Mein Alter ist Bankier, meine Mutter hat nix Klischee. Und wenn sie abends nach Hause kommt, dann sitzen sie auf ihrem Geld. Dann wird die Liebe gequält, das so ist ihre Welt. Und Mama sagt zu Papa, oh. Sonst hat mich anzufassen, denn ich will mich nur von dir versorgen lassen.